Ich will ein Schon verbannt alles. Aber wenn man das mir ab, da wird alles, das gibt man nicht schwer. Ich will am Alles, mit meinem Alles, mit dem Fuß, mit dem Mannes. Hab ich nur gelaufen, ich will ein paar Antipolis. Weil ich sehe, das passiert wie genügt, wie passiert wie Passage. Ich das so, wie mir ist, oh, I'm